Wo wird denn hier das Wetter gemacht? Ja, wo denn? Ja, genau. Das zeigen wir euch. Oh ja. Ja, oh, toll. Ja, toll. Über das Wetter haben die Leute immer was zu meckern. Wie beim Essen. Über den Azoren, Wolkenband von West, frische Meeresluft von Norden, das gibt mir den Rest. Der eine will Sonne, der andere will Schnee, der eine schreit Schnee, der andere Schnee. Manchmal stimmt es, manchmal stimmt's nicht. Gartenregen, sagt der Gärtner klein. Für den Wandertag nach Bingen braucht man Sonnenschein. Auch mit deinem schönsten Wetter liegst du manchem quer. Alte Negative! Jetzt müssen wir aber nach Hause. Tschüss, bis zum nächsten Mal.